بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs, mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet, und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der in Recht leitet. Das beste Wort ist das Wort Allahs, und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Die übelsten allerdings die Neuerungen, und jede Neuerung ist eine Erfindung, und jede Erfindung ist ein Irrtum, und jeder Irrtum führt zur Hölle. Mit Allah azza wa jalla mich und euch vor dem Höllenfeuer bewahren. Allahumma amin. Meine lieben Geschwister, nachdem wir im letzten Unterricht quasi das Kapitel über Hajj und Umrah hinsichtlich der Art und Weise, wie es verrichtet wird, abgeschlossen haben, behandeln wir nun ein paar Themen, die sicherlich zum Thema der Hajj und der Umrah gehören, wie das Thema des Ihsar und das Thema der Opfertiere und der verschiedenen Arten von Opfertieren. Das ist es bi'idhnillahi ta'ala, was wir heute vorhaben. Möge Allah azza wa jalla uns den Erfolg dazu verleihen und unsere Zeit segnen, sodass wir heute bi'idhnillahi ta'ala dadurch zum Abschluss kommen, insha'Allah ta'ala. Von der Hajj oder von einer Umra abgehalten zu werden, bezeichnet man in der Fachsprache als Ihsar. Und das ist es, was auch dem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam während der Umra passiert ist. Man hat ihn davon abgehalten, man hat ihn in Hudaybiyah davon abgehalten, eine Umra zu vollziehen. Und Ihsar bedeutet also, von der Hajj oder Umra abgehalten zu werden, obgleich es darum geht, dass man von Feinden abgehalten wird, wie im Falle des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder ob es darum geht, dass man anderweitig davon abgehalten wird, wie zum Beispiel aufgrund einer Krankheit oder anderer Angelegenheiten, wie zum Beispiel eine Frau, deren Mahram unterwegs verstirbt. All dies sind verschiedene Gründe, warum eine Person seine Reise nach Mekka oder nach Arafat oder nach Mina oder nach Muzdalifa oder wo auch immer hin nicht weiterführen kann. Der erste Grund für den Ihsar ist, dass man, oder einer der Gründe für den Ihsar ohne Anspruch auf Vollständigkeit ist es, den Arafat-Tag zu verpassen. Den Arafat-Tag zu verpassen bedeutet konkret, dass man erst nach dem Fajr des 10. Dhul-Hijja in Arafat ankommt oder gar nicht. Das heißt, erst nach dem 10. des Fajr, erst nach dem Fajr des 10. Dhul-Hijja. Denn wir haben gesagt, dass die Arafat-Nacht eine Ausnahme darstellt im gesamten Jahr, und diese endet mit dem mit der Morgendämmerung des Eid-Tages, des 10. Dhul-Hijja. Normalerweise endet der Tag in unserer Religion mit dem Sonnenuntergang. Allerdings bildet dieser Arafat-Tag eine Ausnahme, dass der Zeitpunkt, zu dem man in Arafat sein darf, um eine gültige Hajj zu vollziehen, sich erstreckt bis zur Morgendämmerung des 10. Dhul-Hijja. Es kann also passieren, dass eine Person gerade früher nicht genau mitbekommen hat, wann der Arafat-Tag ist. Denn ihr wisst, dass die Mondmonate davon abhängen, ob man den Neumond gesehen hat, beziehungsweise ob der vorige Monat, in diesem Fall Dhul-Qa'dah, 30 Tage gehabt hat. Also entweder 30 Tage oder 29 Tage gehabt hat. Und so kann es leicht geschehen, dass man verspätet ankommt und dachte, der Arafat-Tag wäre erst morgen, dabei war er schon heute, und so hat man seinen Arafat verpasst. Und ihr wisst, dass der Prophet a.s. gesagt hat, dass die Hajj im Grunde genommen aus Arafat besteht. Er sagt, Al-Hajju Arafat. Wortwörtlich würde das bedeuten, die Hajj ist Arafat. Ihr meint es, die Hajj besteht im Wesentlichen aus dem Arafat-Tag und das Sein dort. Insofern ist das ein Beispiel dafür. Was macht man in diesem Fall? In diesem Fall hat man das Problem, dass man im Ihram ist. Und man kann die Hajj nicht mehr vollenden, da man die Hajj weil man den Arafat-Tag verpasst hat. In diesem Fall muss man gemäß der gemäß aller Ulama rahimahumullah ta'ala seinen Ihram durch eine Umrah auflösen. Mit anderen Worten, man vollzieht eine Umrah, geht zum Hause Allahs, vollzieht den Tawaf und dann den Sa'i und danach kürzt man sich die Haare und tritt aus dem Ihram aus. Auf diese Art und Weise ist man halal geworden. Danach muss man im darauf folgenden Jahr die Hajj nachvollziehen, egal ob es sich um eine freiwillige oder um eine Pflicht-Hajj gehandelt hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَعُمْرَةِ اللَّهِ. Atimmu heißt vollendet. Und vollenden, das ist ein Befehl Allahs. Und die Gelehrten sagen, sind sich darüber einig, dass auch eine ungültige Hajj und eine ungültige Umrah zu Ende gebracht werden muss. Das ist aber in deinem Fall nicht mehr möglich. Deswegen musst du diese Hajj und diese Umrah im darauf folgenden Jahr nachholen. Sollte es im darauf folgenden Jahr nicht möglich sein, dann im darauf folgenden Jahr wiederum. Man holt sie nach, sobald man dazu die Möglichkeit hat. Das ist die zweite Angelegenheit. Die dritte Angelegenheit, wenn man den Arafat-Tag verpasst hat, man muss ein Opfer leisten. Man muss ein Opfer leisten. Und das ist auch, die Fatwa gewesen von einigen Sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Also, und dieses Opfer ist ein Kamel, das man schlachten muss, beziehungsweise schlachten lassen muss. Und sollte man sich dieses Kamel nicht leisten können, muss man, wie auch im Falle des Mutamatti', über den wir schon gesprochen haben, weil wir uns ja meistens in die Situation des Mutamatti' versetzen, da wir aus Deutschland anreisen und den Tamattu-Hajj vollziehen, muss man stattdessen, also statt eines Kamels, wenn man sich das nicht leisten kann, fasten, 10 Tage fasten, wie im Falle des Mutamatti'. Das ist ein Fall. Das ist der Fall, wenn man den Arafat-Tag verpasst hat. Dazu ein zweiter Fall ist, wenn man von Feinden abgehalten wird. Alhamdulillah haben wir in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, bifadlillah azza wa jal, damit kein Problem. Alhamdulillah. Ein weiterer Fall wäre das Beispiel der Erkrankung. Denn es kann sein, dass man erkrankt und aufgrund einer Erkrankung beispielsweise ins Krankenhaus eingeliefert werden muss und nicht zum Arafat-Tag erscheinen kann. Und heutzutage, Alhamdulillah, die Ärzte, mit Allah azza wa jal, die für belohnen, die sich um die Patienten kümmern, versuchen ihr Möglichstes, dass auch der Kranke am Arafat-Tag dabei sein kann. Sodass teilweise sie sogar mit ihren kranken Betten und mit den Flaschen und was auch immer an sie angelegt worden ist, dass man sie versucht, zu Arafat zu bringen, dass sie dort ihre Säule der Hajj vollziehen können. Also, aber es kann auch sein, dass es einem nicht möglich ist. In diesem Fall berichtet uns Al-Hajjaj ibn Amr al-Ansari, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wem ein Knochen gebrochen wird oder wer anfängt zu hinken, der tritt aus dem Ihram aus und muss die Hajj im darauf folgenden Jahr vollziehen. Das sind zwei Beispiele für Beispiele, dass jemand die Hajj nicht vollziehen kann. Und wenn jemand die Hajj nicht vollziehen kann, dann tritt er aus dem Ihram aus und muss, wie wir bereits gesagt haben, im darauf folgenden Jahr die Hajj nachholen, sobald er eben dazu die Möglichkeit hat. Das wär das Beispiel der Krankheit. Es gibt auch das Beispiel der finanziellen Not. Und es gibt auch das Beispiel, dass eine Frau mit ihrem Mahram auf dem Weg zur Hajj ist und ihr Mahram verstirbt unterwegs. Da der Prophet ﷺ einer Frau verboten hat, eine Reise ohne einen Mahram anzutreten, darf sie hier diese Reise auf diese Art und Weise nicht mehr fortführen. Und so weiter und so fort. Es gibt also verschiedene Gründe, warum man abgehalten werden kann. Ein Beispiel davon ist im Koran Karim erwähnt, das ist der sogenannte Ihsar aufgrund von Feinden. Und darauf aufbauend, haben wir gesehen, hat der Prophet ﷺ auch das Beispiel des Kranken erwähnt. Und durch den Qiyas haben wir auch andere verschiedene Beispiele erwähnt. Dieses Opfer, das man leisten muss aufgrund des Ihsar, wie Allah sagte, فَمَسْتَيْسَرَ مِنْ هَدِي, was euch an Hadi leicht fällt, ist ein Opfer, das man an der Stelle opfert, wo man sich gerade befindet. Das heißt, es gibt verschiedene Opfertiere. Es gibt, wie wir sehen werden, inshallah ta'ala, es gibt Opfertiere, die im Haram-Bereich geschlachtet werden müssen, wie das Hadi eines Mutamatta' oder das Hadi-Tier eines Qarin oder das Hadi, das man im gesamten Jahr spenden darf für die Bewohner von der Heiligen Zone, die Bewohner der Heiligen Zone. All dies sind verschiedene Opfertiere, aber das Hadi aufgrund von Ihsar logischerweise und zwingenderweise darf überall geschlachtet werden. Warum? Denn der Prophet ﷺ befand sich in Hudaybiyah und dort hat er sein Opfertier dann geschlachtet und angeordnet, dass jeder, der eins hat, es opfern soll. Und Hudaybiyah gehört nicht mehr zum Haram, auch wenn es nebendran liegt und daran grenzt. Und da man ja durch Feinde abgehalten wird, kann man ja schlecht dem Feind sagen, dass man die Tiere innerhalb des Haram schlachten möchte. Und deswegen ist eine Erleichterung, dass man das Tier dort schlachtet, wo man sich gerade befindet. Alhamdulillah. So viel zum Ihsar. Da das Opfern und das Schlachten Bestandteil der Hajj sind, Bestandteil der Regeln über die Umrah sind, wie wir bereits erfahren haben, gerade wenn man den Tamattu' Hajj vollzieht, haben die Ulama rahimahumullah ta'ala gesagt, dass es passend ist, an dieser Stelle auch andere Regelungen über andere Opfertiere zu erwähnen. Darüber wundert sich vielleicht der eine oder andere, wenn er ein Fiqh-Buch liest und passiert es ihm, dass er zum Beispiel sagt, was hat das Thema Udhiya oder was hat das Thema Hadi oder was hat das Thema Aqiqa an dieser Stelle zu suchen? Wir reden doch über die Hajj. Wir sagen richtig, das hat direkt mit der Hajj nichts zu tun. Der Zusammenhang ist aber deutlich. Genauso wie geopfert wird während der Hajj, wird auch geopfert, wenn man ein Kind geboren bekommen hat. Und die Regeln sind sehr ähnlich. Insofern macht es Sinn, es an der Stelle im Fiqh zu erwähnen, wo es am ehesten hinpasst. Und diese Stellen im Fiqh nennt man sogenannte Mawan. Und deswegen, wenn du im Fiqh nach einem Thema suchst, zum Beispiel das Thema der Aqiqa, wirst du wohl kein eigenständiges Kapitel darüber finden. Da überlegst du dir, worum geht es bei der Aqiqa? Es geht ums Opfern. In welchem Teil des Fiqh könnte man das dort erwarten? Entweder im Kapitel über die Nahrung, Al-Ta'am oder Al-At'ima, oder eben im Kapitel über die Hajj, weil dort eben auch geopfert wird. Und dort findest du es zum Beispiel im Buch von Zad al-Mustaqna zum Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Und für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus festgelegt, damit sie den Namen Allahs über dem aussprechen, womit er sie an vier Füßlern unter dem Vieh versorgt hat. Insofern gehört das Opfern von Tieren zur Religion Allahs subhanahu wa ta'ala und ist eine Art Dankbarkeit Allah azza wa jalla gegenüber. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat alles, was in dem Himmel ist und was auf der Erde ist, für den Menschen dienstbar gemacht. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ Surah Al-Jathiyah. Er hat euch alles dienstbar gemacht, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Insofern, Allah azza wa jalla, er hat das Vieh erschaffen. Und er hat es zu einem bestimmten Zweck erschaffen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen das Fleisch und die guten Dinge nicht verboten. Auch wenn manche Menschen sich diese Sachen selbst verbieten aus bestimmten Gründen, das ist ihre eigene Angelegenheit. Aber Allah azza wa jalla hält uns diese Gunsterweisungen sogar vor, dass er uns eben Schafe und Ziegen und Kamele und weiß nicht was für Tiere uns erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala, damit wir eben nicht nur davon essen, sondern damit wir auch davon spenden und damit wir Allah dadurch dankbar sind und damit wir dadurch unsere Beziehungen zu den anderen Menschen aufrechterhalten und so weiter und so fort. Insofern gehört dies zu den sogenannten Scha'air unserer Religion, das heißt, man kann sagen, unsere Erkennungsmerkmale, die Erkennungsmerkmale unserer Religion, manche übersetzen Scha'air auch als Kulthandlungen, gemeint ist Dinge, die bei Allah Azza wa Jal einen hohen Stellenwert einnehmen. Warum? Weil derjenige, der opfert für Allah subhanahu wa ta'ala, der opfert im Glauben daran, dass Allah Azza wa Jal ihm dieses Tier gegeben hat und ihm dieses Tier dienstbar gemacht hat. Wenn Allah wollte, hätte er es umgekehrt gemacht. Und er schlachtet für Allah subhanahu wa ta'ala nicht, weil ihn das Blut oder das Fleisch erreichen würde, sondern Allah subhanahu wa ta'ala erreicht die Taqwa des Menschen. Und das bedeutet, dieser Glaube, dieser Iman, diese Gottesfurcht, diese Person in seinem Herzen hat, war der Auslöser, warum er dieses Tier geopfert hat. Auch wenn es ihm schwer fällt, vielen Menschen fällt es schwer, natürlich ein Messer anzusetzen und ein Tier zu schlachten, aber er überwindet sich aus Ergebenheit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dazu kommt auch noch, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm manche dieser Tiere, gerade wenn sie aus Dank geopfert werden, erlaubt hat. Das heißt, auch, dass er teilweise davon sogar essen darf. Reden wir zunächst einmal über Hadi. Hadi, liebe Geschwister, bedeutet auf Arabisch unter anderem Geschenk. Oder kommt daher. Warum? Weil man auf Arabisch Geschenk heißt Hadiyah, das ist die gleiche Wortwurzel. Warum? Weil man dadurch quasi den Bedürftigen der heiligen Moschee al-Masjid al-Haram Tiere schenkt, ihnen spendet. Und diese Angelegenheit gilt speziell, wie wir gesagt haben, für den Qarin und für den Mutamatta. Und wir sind meistens Mutamatta, wenn wir aus Deutschland die Hajj vollziehen. Und wie wir bereits darauf hingewiesen haben, das darf man, dieses Ritual darf man auch machen, wenn man nicht im Ihram ist, wenn man keinen Hajj und keine Umrah macht. Also auch jetzt, wenn du zum Beispiel möchtest, darfst du ein Hadi-Tier in Auftrag geben, und damit dieses Tier für die Armen, Bedürftigen im Haram-Bereich geschlachtet wird. Das gilt das ganze Jahr über, nicht nur in der Hajj-Zeit, nicht nur zu bestimmten Zeiten des Jahres. Und dieses Opfertier ist ja keine Sühneleistung, ist nicht aufgrund einer Sünde, die du begangen hast, sondern ist eine Art Dankbarkeit und ein Teil des Hajj-Rituals. Insofern darf derjenige, darf der Mutamatta und der Qarin von diesem Tier essen und auch von diesem Tier verschenken. Und er darf auch von diesem Tier aufbewahren, das vielleicht auch und so weiter. Aber was er nicht machen darf, er darf nicht davon verschenken, er darf nicht davon verkaufen. Weil dieses Tier ist für Allah subhanahu wa ta'ala und ist kein Gegenstand des Handels. Das zweite Tier ist das Udhiyah-Tier. Das Udhiyah-Tier kommt natürlich vom Begriff Duha. Und Duha ist der Vormittag. Warum? Weil dieses Udhiyah-Tier ist ein Opfertier, das die Muslime schon von Anfang der Zeit bis heute, Alhamdulillah, jedes Jahr zur Hajj-Zeit, am Eid-Tag bzw. an den Tashriq-Tagen opfern. Das Udhiyah-Tier ist also dasjenige Opfertier, das man am Eid-Tag bzw. an einer der Tashriq-Tage, der darauf folgenden Tashriq-Tage, opfert. Und dieses Udhiyah-Tier im Gegensatz zum Hadi ist zeitlich begrenzt. Das Hadi, haben wir gesagt, natürlich innerhalb der Hajj und der Umrah, ist eine Sache. Aber außerhalb der Hajj und Umrah als Spende für die Armen der heiligen Moschee ist zeitlich unbegrenzt. Aber das Udhiyah-Tier ist zeitlich begrenzt. Das Udhiyah-Tier darf erst nach dem Eid-Gebet am Eid-Tag geopfert werden. Der Prophet ﷺ sagte, wer geopfert hat, bevor er gebetet hat, das ist gemeint, das ist Eid-Gebet, der opfere anstelle dessen noch eins. Und wer noch nicht geopfert hat, soll im Namen Allahs opfern. Oder soll mit dem Namen Allahs opfern, wenn man darüber den Namen Allahs erwähnt. Und das weist darauf hin, dass das Opfern vor dem Eid-Gebet das Tier zu einem ungültigen Opfer macht. Obgleich es ein Tier ist, das man spenden darf, wie jedes andere auch, aber es gilt nicht als Udhiyah-Tier. Genauso wie wenn man vor dem Gebet, vor dem Beginn der Gebetszeit ein Gebet verrichten würde, wäre das Gebet auch nicht gültig. Und darauf muss man auch besonders achten, wenn man das Tier in Auftrag gibt. Denn manche Leute geben das Opfertier in anderen Ländern in Auftrag und entscheidend ist hier der Auftraggeber. Wenn der Auftraggeber in Deutschland jemanden beauftragt, irgendwo im Ausland zu schlachten, muss er aufpassen, dass aufgrund der Zeitverschiebung das Tier nicht zu früh geschlachtet wird, dann müsste er es noch einmal wiederholen. So viel تردم أضحية تيا تام في دس هذه تيا كان جنات من أقص أضحية هي جنات من بعد إن شاء الله تعالى شبيته نخ إبا دي عقيقة شبشن warum später erst weil die Akira hat direkt mit der Hajj nichts zu tun außer dass es eine Art Opfern ist aber Utriya und Hadi wie gesehen haben ist Teil der Hajj Rituale bzw. Teil der Hajj Zeit welches Tier soll man opfern wenn wir von Opfertieren reden wenn wir von Opfertieren reden dann meinen wir damit die sogenannten Vierfüßler unter dem Vieh das sind auf Arabisch die Bahimat und An'am und damit meint man eben Kamele, Kühe, Schafe und Ziegen egal ob man die männlichen davon nimmt oder die weiblichen davon. Das ist, was man unter Bahimat und An'am bezeichnet. Die Kamele, Al-Ibil, egal ob sie einhörig sind oder zweihörig sind, und Kühe, genauso die Stiere, und unter den Schafen und Ziegen, was man arabisch Ranam nennt, all diese drei Kategorien, das ist, was man meint unter Opfertieren. Und diese Opfertiere haben ein bestimmtes Mindestalter, das erfüllt werden muss. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Jabir radiallahu an, schlachtet nur eine Musinna. Also wenn wir gesehen, was das heißt. Musinna heißt also eine, die schon ein paar Jahre alt ist, quasi, oder eine ältere, eine älter gewordene, ein älter gewordenes Tier. Und dann sagt er, sei denn es fällt euch schwer, dann schlachtet ein mindestens 6 Monate altes Schaf. Was heißt ein älteres Tier oder ein schon älter gewordenes Tier? Das kommt darauf an, von welchem Tier man redet. Wenn man von einem Kamel redet, dann muss es gut 4 Jahre alt sein. Das heißt also, es hat das 5. Lebensjahr bereits bestanden. Das kommt selten bei uns in Deutschland vor. Deswegen meistens kommt eher die Kuh vor. Die Kuh muss mindestens 2 Jahre alt sein. Also ist es schon im 3. Lebensjahr und was das Schaf und die Ziege angeht, so muss es 1 Jahr alt sein. Es sei denn, man findet keins, geht also zum Schäfer und dort gibt es keine einjährigen Schafe, weil die zum Beispiel schon alle ausverkauft sind, dann darfst du auch ein mindestens 6 Monate altes Schaf schlachten. Natürlich, in der Regel geht es um Schätzungen, also man kann schwierig auf den Tag genau sagen, wie alt das Tier ist, aber man fragt den Experten, wenn der Experte sagt, dieses Tier ist schätzungsweise 6 Monate alt oder älter als 6 Monate, dann geht man davon aus. Und wenn er sagt, nein, das hat in der Regel noch keine 6 Monate, dann lässt man die Finger davon. Wie in allen Angelegenheiten verlassen wir uns da auf die Leute, die sich damit auskennen. Was ist das Wertvollste dieser Tiere? Das Wertvollste dieser Tiere ist das Kamel. Und danach die Kuh und danach das Schaf und danach die Ziege. Darf man sich Opfertiere miteinander teilen? Das kommt darauf an. Wenn wir vom Hadi-Tier sprechen, das heißt das Tier, was du als Mutamatta-Hajj machst, Hajj gehst, Mutamatta-Hajj machst, dieses Tier, was du opferst, darfst du dir zu 7 teilen, wenn es eine Kuh oder ein Kamel war. Denn der Prophet, denn Jabir radiallahu anhu sagte, Jabir ist ja derjenige radiallahu anhu, der uns die Hajj des Propheten sallallahu alaihi wasallam ausführlichsten überliefert hat, deswegen wird er öfter zitiert in diesem Zusammenhang. Er sagte, und so ordnete uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an, ein Kamel bzw. eine Kuh zu teilen, immer 7 zusammen ein Tier. Das gilt für das Kamel und für das Schaf, für die Kuh, aber nicht für das Schaf und auch nicht für die Ziege. Das gilt, wie gesagt haben, für das Hadi, wenn du Tamattu Hajj machst, aber auch für die Udhiyah am Eid-Tag. Wenn du also am Eid-Tag ein Tier schlachtest, darfst du das auch mit anderen teilen, wenn es ein Kuh war oder ein Kamel, aber in der Regel ist es hier bei uns hier eine Kuh. Das ist es, wenn man die Tiere teilen möchte. Gemeint ist also hier, dass sich Leute ein Tier teilen, die angesprochen worden sind, die aufgefordert worden sind zu schlachten. Beispiel. Jemand hat eine Pflicht verletzt bei der Hajj. Dann muss er ein Tier schlachten. Angenommen, er hat Arafat vor dem Sonnenuntergang verlassen. Dann lastet auf ihren Opfer. Was ist das Opfer? Ein Schaf. wenn ein Opfer schlachten muss, darf er sich jetzt mit anderen zusammentun und das Siebtel eines Kamels oder Siebtel einer Kuh teilen? Darf er. Das heißt, sieben Leute, die jeweils eine Pflicht verletzt haben, teilen sich gemeinsam das Siebtel eines Tieres. Was heißt das Siebtel eines Tieres teilen sie sich? Das heißt, jeder zahlt das Siebtel vom Preis und das wird geopfert im Namen aller sieben. Und jedem gehört ein Siebtel des Fleisches. Das, wie gesagt, gilt, wenn man aufgefordert ist zu schlachten. Wenn man allerdings im Namen anderer schlachtet, und damit meine ich konkret den Familienvater, der im Namen der gesamten Familie ein Udhiyatier schlachtet, da sieht es anders aus. Wenn ein Vater am Eid al-Adha-Tag ein Udhiyah schlachtet, dann schlachtet er zum Beispiel ein Schaf. Wenn er dieses Schaf schlachtet, schlachtet er es für sich und im Namen seiner gesamten Familie, egal wie viele Familienmitglieder es sind. Ob er 6 Kinder hat oder 100 Kinder hat, spielt keine Rolle. Weil die sind nicht dazu aufgefordert. Er ist dazu aufgefordert. Wenn er sich allerdings zusammentut mit anderen Familienvätern, dann dürfte er es. Wenn sieben Familienväter sich zusammentun, und gemeinsam eine Kuh schlachten oder ein Schaf schlachten oder weniger als sieben, erst recht natürlich, dann ist das kein Problem. Bei der Aqiqa sieht es wiederum anders aus. Bei der Aqiqa, richtigerweise, darf man sich kein Tier teilen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu aufgefordert hat, dass man für einen Jungen zwei Schafe schlachtet und für ein Mädchen ein Schaf schlachtet. Und deswegen ist dieser genannte Tashrik. Tashrik bedeutet, dass man ein Tier zu sieb teilt, nicht gesetzlich und nicht gestattet. Allah weiß am besten Bescheid. Nicht nur das Alter ist entscheidend, sondern auch das Tier muss gesund sein. Das Tier darf also keine deutlichen Schäden haben, die zu einer Wertminderung führen. Also wenn ein Tier zum Beispiel gebrechlich ist, nicht richtig laufen kann, ihm ein Bein fehlt oder eine Hand fehlt, oder es auf beiden Augen blind ist, oder das Tier schwer krank ist. All dies sind Gründe, dass man ein Tier nicht schlachten darf. Wir reden vom Schlachten. Was bedeutet es überhaupt zu schlachten? Wenn man eine Kuh oder ein Schaf oder eine Ziege schlachtet, dann gibt es eine Methode, die man Dhabh nennt. Dhabh bedeutet, dass man das Tier auf die linke Seite auf den Boden hinlegt und dann mit dem Fuß darauf tritt, mit der linken Hand eben den Kopf des Tieres hält und mit der rechten Hand das Messer in die Hand nimmt und dabei idealerweise, damit es eben für das Tier am angenehmsten ist und am wenigsten schmerzhaft ist, dass man dabei die Luftröhre, die Speiseröhre und eine oder beide Halsschlagadern durchtrennt. Auf diese Art und Weise, wenn das Messer dementsprechend scharf ist, verstirbt das Tier auf die beste und angenehmste Art und Weise. Denn so hat es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht. Und entscheidend sind die Halsschlagadern, denn der Prophet alaihi salatu wasallam sagt in einer Überlieferung, dass es sinngemäß entscheidend geht es um das Vergießen des Blutes und dass der Name Allahs subhanahu wa ta'ala erwähnt wird. Und das bringt uns auch zum nächsten Punkt. Allah azza wa jal sagt im Quran al-Karim: فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ. So spricht den Namen Allahs darüber aus, wenn sie mit gebundenen Beinen dastehen. Das bezieht sich natürlich diese Eier auf die Kamele, denn die Kamele werden an einem Fuß festgebunden. Allah Azza wa Jalla, entscheidende Teil ist, Allah Subhanahu wa Ta'ala hat uns hier befohlen, seinen Namen auszusprechen, während wir dieses Tier schlachten wollen. Und das ist eine Bedingung, eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Opfers. Denn Allah sagt Subhanahu wa Ta'ala noch deutlicher: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Und esst nicht von dem, worüber der Name Allahs nicht ausgesprochen worden ist. das ist ein Frevel, das ist also Sünde, das ist Haram. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, die Satane geben ihren Schützlingen, das heißt ihren Leuten, in der Tat ein, mit euch zu streiten. Wenn ihr ihnen gehorcht, seid ihr fürwahr Götzendiener. Denn wenn man Allah subhanahu wa ta'ala ungehorsam gegenüber ist und dem Satan gehorcht, dann hat man den Satan zu einem Teilhaber gemacht, hinsichtlich des, der Gehorsam. Insofern ist das vielleicht haram, wenn der Name Allah subhanahu wa ta'ala darüber nicht erwähnt wird. Wer ist derjenige? Das sind die Voraussetzungen, die wir erwähnt haben in Bezug auf das Tier und auf die Art und Weise, wie man schlachtet. Aber es gibt auch Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen hinsichtlich des Schächters selbst. Derjenige Person, die das Schlachten durchführt. Und diejenige Person, die es durchführt, ist mustahab, dass es ein Muslim macht. Alternativ hat uns Allah subhanahu wa ta'ala auch erlaubt, dass diese Form der Schächtung ersatzweise durchgeführt wird durch den Juden oder den Christen. Sofern er natürlich die Bedingungen erfüllt, die auch ein Muslim erfüllen muss. Wenn also ein Jude oder ein Christ im Namen eines anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala schlachtet, ist dieses Fleisch haram und najis und darf nicht verzehrt werden. Denn dann gilt es als Maita. Maita bedeutet was? Maita bedeutet verendet. Das heißt, es ist ein Tier, das gestorben, religiös gesehen, das ist ein Tier, das gestorben ist, ohne dass man es ordnungsgemäß geschlachtet hat. Und wenn der Name Allah subhanahu wa ta'ala darüber nicht gesprochen worden ist, ist es najis und haram. Und darf man jemanden anderes mit dem Schlachten beauftragen? Na, darf man, wie wir es auch erfahren haben, denn der Prophet alaihi salatu wassalam hat 63 Tiere selbst geschlachtet bei der Hajj und die restlichen Ali radiallahu ta'ala anhu damit in Auftrag gegeben. Und hier auch wichtiges noch anzumerken, dass Allah subhanahu wa ta'ala deswegen uns erlaubt hat, vom Fleisch das, oder von den Tieren, die von den Juden und den Christen geschlachtet worden sind, zu essen, weil sie eben geschlachtet haben wie die Muslime. Und weil sie eben von allen Religionsgemeinschaften den Muslimen am nächsten sind. Und diese Sache ist wichtig, dass man sie versteht. Warum hat uns Allah subhanahu wa ta'ala das Fleisch erlaubt zu essen, wenn es aus einem Tier stammt, das ein Jude oder Christ geschlachtet hat und nicht von einem Buddhisten oder Hinduisten oder Atheisten oder sonst irgendetwas? Weil diese Religionsgemeinschaften den Muslimen am nächsten sind. Warum sind sie ihnen am nächsten? Weil sie an Bücher glauben, an die die Muslime auch glauben. Und weil sie an einen Gott grundsätzlich glauben. Auch wenn wir uns im Detail natürlich uneinig sind, aber die Christen beten Allah an. Und die Juden beten Allah an. Und in ihren Büchern steht der Name Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn das in den deutschen Übersetzungen nicht der Fall ist, aber in den Büchern der Juden, Christen, die Arabisch sprechen, sie benutzen den Namen Allah, genauso wie die Muslime den Namen Allah benutzen. Insofern stehen sie den Muslimen am nächsten, weil damals, als sie geschlachtet haben, haben sie nicht nur geschlachtet, sondern sie haben auch den Namen Allahs erwähnt. Sie haben diese Regeln umgesetzt. Insofern, deswegen hat Allah uns das Fleisch von ihnen auch erlaubt, wenn sie es geschlachtet haben und den Namen Allahs erwähnt haben, zu essen. Ansonsten, wenn ein Christ im Namen des Messias schlachtet, haram, najis und Schirk und Maita, wa'iyadu billah, und darf man davon nicht essen. Wann schlachtet man das Udhiyatier? Das haben wir bereits schon erwähnt, aber wir haben nur gesagt, wann man beginnt es zu schlachten, zwar am Eidtag. Und es endet mit dem Sonnenuntergang des letzten Tashriq-Tages. Was sind die Tashriq-Tage? Das sind der 11., 12. und 13. Dhul-Hijjah. 11., 12. und 13. des 12. Monats, das sind die Tashriq-Tage. Bis dahin darf man, denn der Prophet a.s. sagte, die Tashriq-Tage, das heißt die Mina-Tage, so nennt man die auch, sind Tage des Essens und Trinkens. Und deswegen ist eine Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man nicht am ersten Tier, am ersten Tag schlachten kann, wie heißt das, ein Obtriatier am ersten Tag nicht schlachten kann, darf man auch am zweiten Tag, am dritten Tag und auch am vierten Tag, also wenn man den, die drei Tage zusammenrechnet mit dem Eid-Tag. In Bezug auf die Udhiya gibt es noch eine spezielle Regelung. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn die 10 Tage begonnen haben, welche 10 Tage sind damit gemeint? Die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Wenn die 10 Tage begonnen haben und jemand von euch ein Opfer, übrigens, warum hat der Prophet sallallahu alaihi gesagt, die 10 Tage und nicht näher gesagt, welche 10 Tage sind? Weil das sind die besten 10 Tage des Jahres. Jeder Muslim weiß, welche Tage das sind. Wenn die 10 Tage begonnen haben und jemand von euch ein Opfer leisten möchte, so soll er weder etwas von seinen Haaren noch etwas von seinen Nägeln nehmen, bis er geopfert hat. Insofern hat, also wenn also die ersten 10 Tage eingetroffen sind, das ist die erste Bedingung. Und die zweite Bedingung ist, dass man vorhat, ein Opfertier zu schlachten am Eid-Tag oder einen der Tashir-Tage. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, dann ab diesem Zeitpunkt darf man nichts mehr von seinen Körperhaaren, von seinen Fußnägeln oder Fingernägeln entfernen. Wenn also nur eine Bedingung erfüllt ist, das heißt, man hat vor zu opfern, aber die 10 Tage sind noch nicht eingetroffen, dann gilt diese Regel für einen nicht. Oder umgekehrt, die 10 Tage sind eingetroffen, man befindet sich schon am 4. Dhul-Hijjah, aber man hat nicht vor zu schlachten, dann braucht man auch diese Regel nicht umsetzen. Also beide Regeln, beide Bedingungen müssen dringend erfüllt sein, damit dieses Verbot greift. Zu guter Letzt möchten wir uns noch bi'idhnillah ta'ala dem Thema der Aqiqa widmen. Warum? Erstmal, was ist Aqiqa? Aqiqa, darunter verstehen wir sprachlich gesehen eine Sache, religiös gesehen etwas anderes. Sprachlich gesehen sind damit die Kopfhaare des Neugeborenen gemeint. Religiös gesehen verstehen wir darunter ein Opfertier oder zwei, das man aufgrund eines Jungen oder Mädchens schlachtet. Aqiqa ist ein Ausdruck der Dankbarkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal ist derjenige, der uns diese Gunst erwiesen hat, indem er uns Kinder geschenkt hat. Und der dankbare Diener sucht einen Weg, wie er seinem Herrn gegenüber dankbar sein darf. Und so fragt er sich, was mag mein Herr gerne in diesem Moment von mir? Und die Antwort lautet, er möchte von dir, dass du ein Aqiqa-Tier opferst, von dem er subhanahu wa ta'ala nichts hat, sondern dadurch zeigst du ihm Dankbarkeit gegenüber und du pflegst Kontakte zu den anderen Menschen und machst sie glücklich und fährst dadurch viele Dua ein für dich und für deine neugeborenen Kinder. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer für sein Kind ein Opfer leisten möchte, soll für einen Jungen 2 gleich große Schafe und für ein Mädchen 1 Schaf opfern. Und das ist eine Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir als Muslime, das heißt als gottergebene Menschen, lassen nicht mit uns lange reden, warum für einen Jungen 2 Schafe und für ein Mädchen 1 Schaf. Das sind Anordnungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Uns interessiert, was will unser Herr von uns haben? Uns ist nicht wichtig, ob wir die Anordnung verstehen oder nicht verstehen, sondern für uns ist wichtig, was will unser Herr subhanahu wa ta'ala von uns? Wenn er von uns 1 Schaf möchte, geben wir ihm 1. Wenn er 2 möchte, geben wir ihm 2. Wenn er das Siebtel eines Kamelis akzeptieren würde, würden wir ihm das Siebtel eines Kamelis auch geben. Aber in Bezug auf die Aqiqa hat er uns das nicht erlaubt, subhanahu wa ta'ala. Insofern, der gläubige Mensch fragt nach der Weisheit. Aber er hinterfragt nicht die Weisheit. Ihr kennt den Unterschied zwischen Fragen und Hinterfragen. Sehr gut. Wer das nicht weiß, der schaut das nach, inshallah. Ebenso wird überliefert, allerdings unauthentisch, deswegen weisen wir extra darauf hin, es wird unauthentisch überliefert, dass man dem Neugeborenen ins linke Ohr die Iqama spricht. Was überliefert worden ist, auch wiederum umstritten. Wenn man danach handelt und glauben, dass dieser Hadith authentisch ist, ist kein Problem, insha'Allah ta'ala. Wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ins Ohr von Al-Hasan radiallahu ta'ala anhu, Al-Hasan ist der Enkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan, der Sohn von Ali ibn Abi Talib. Und Ali ibn Abi Talib ist ja verheiratet mit Fatima radiallahu anhu. Sie ist die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist Al-Hasan der Enkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es wird überliefert von Abu Rafi radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in das Ohr von Al-Hasan, und man kann davon ausgehen, dass dann das rechte Ohr gemeint ist, den Adhan gesprochen hat, nachdem Fatima das Kind geboren hat, wird Allah mit ihr zufrieden sein. Wie gesagt, der Hadith ist umstritten, wenn also jemand danach handelt, ist kein Problem, und wem er das unterlässt, begeht er auch keine Sünde. Die Aqiqa zu opfern, dieses Ereignis ist verknüpft mit der Geburt. Das heißt, deswegen hat der Prophet a.s. gesagt, dass man am siebten Tag nach der Geburt das Tier opfert. Weil es ist ja ein Ausdruck des Dankens. Und es ist ein Ausdruck, sich die Freude mit anderen Geschwistern zu teilen. Und eine Möglichkeit, seine Verwandten einzuladen und ihnen Gutes zu tun und ihnen gütig zu sein. Und wenn man dieses Ereignis zu weit hinausschieben würde, dann wäre der Sinn verloren. Deswegen sagen manche Gelehrte, nach dem 21. Tag brauchst du diese Aqiqah auch nicht mehr machen. Weil die Zeit ist vorbei. Das ist der Sinn und Zweck des Ganzen ist die Geburt gewesen. Und wenn die Geburt zu weit zurückliegt, macht es keinen großen Sinn, eine Aqiqah hinterher auch noch zu machen. Aber wichtig ist, die Aqiqah darf erst gemacht werden nach der Geburt. Man darf also nicht sagen, ich schlachte vorher, weil ich hinterher keine Zeit habe, weil die eigentliche Ursache ist die Geburt. Ebenso ist es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man entweder am Geburtstag des Kindes ihm seinen Namen gibt, denn so hat der Prophet alaihi wasallam offensichtlich mit seinem Sohn Ibrahim alaihi wasallam gemacht, oder man macht es am siebten Tag, denn auch das hat er so berichtet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Welchen Namen soll man wählen? Man soll erstens einmal darauf achten, dass man seinem Kind islamisch gute Namen gibt. Das heißt, Namen gibt, die gute Bedeutungen beinhalten. Wie zum Beispiel der Prophet sagte, Inna ahabba asma'ikum ilallahi abdullahi wa abdurrahman. Wahrlich, die Namen, die Allah am liebsten sind Abdullah und Abdurrahman. Das heißt, der Diener Allahs und der Diener von Ar-Rahman. Und dazu gehören auch alle anderen Namen, die bei denen man Abd sagt und dann einer der Namen aus. Abd, Allah. Abd, Ar-Rahman. Abd, Al-Karim. Abd, Al-Musawwir. Abd, Al-Bari. Und so weiter. Das sind alles Namen Allah subhanahu wa ta'ala und man setzt davor Abd davor. Aber genauso wünschenswert ist auch, dass man Namen von rechtschaffenden Menschen wählt. Und das hat ja der Prophet selbst gemacht, alayhi salatu wassalam. Er hat ja den Namen Ibrahim für seinen Sohn gewählt. Und das haben auch die Leute damals gemacht, denn im Koran al-Karim, also die Leute zur Zeit von Maryam alayhi salam, denn im Koran al-Karim, als Maryam schwanger war, Das Problem war ja, dass sie keinen Mann hat. Sie war nicht verheiratet. Wie kommt die Schwangerschaft zustande? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und das war für sie ein gesellschaftlich großes Problem. Und deswegen haben die Leute zu ihr gesagt, Ja, Uchta Harun, ma kana abuke imra'a sau'in, wa ma kanat ummuke bagia. Das heißt, sinngemäß übersetzt, O Schwester Aarons, das spricht Maryam an, ja? O Schwester Aarons, dein Vater war kein schlechter Mann. Und deine Mutter war keine Prostituierte. Das ist ein indirekter Vorwurf. Aber entscheidende Wort ist, dass sie gerufen haben, Ja, Uchta Harun. Na? Die haben gesagt, O Schwester Aarons. Und die Frage, warum wurde sie Schwester Aarons genannt? Ja, weil die Leute damals, offensichtlich hat sie einen Bruder gehabt, der Harun hieß. Denn die Leute damals haben sich die Namen von rechtschaffenden Menschen gegeben. So sagt uns der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Umgekehrt ist es haram, dass man einem Kind einen Namen gibt, wobei dieser Name darauf hinweist, dass er kein Muslim ist. Das ist verboten, denn der Prophet sagte, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Das heißt, wer Leuten nachahmt, gehört zu ihnen. Und das gilt besonders, oder erst recht, oder in erster Linie, oder ausschließlich für die religiösen Angelegenheiten. Wenn also jemand sein Kind nach einem unter den Christen Heiligen nennt, ist das eine, natürlich eine sündhafte Angelegenheit. Ebenso ist es mustahab und Sunnah, dass man am siebten Tag die Kopfhaare des Kindes rasiert, sofern man das kann und jemand da ist, der das auch imstande ist, und dass man dann davon spendet. So heißt es in der Überlieferung von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam opferte für Al-Hasan ein Schaf als Aqiqa und sagte, O Fatima, rasiere seinen Kopf und spende im Gewichte seiner Haare Silber. Daraufhin wog sie es und es hatte den Wert eines Dirhams oder des Teiles eines Dirhams. Denn das sind ja nur ein paar Herrschen, die auf diesem Neugeborenen da sitzen. Insofern ist das eine Sunna, dass man das macht. Das ist, wie gesagt, in Bezug auf Silber. Über Gold gibt es keine authentische Überlieferung. Aber wenn jemand mehr spendet, darf er mehr spenden. Das ist keine Sünde. Und die meisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, machen keinen Unterschied zwischen dem zwischen einem Jungen und einem Mädchen. Und die letzte Angelegenheit für uns, insha'Allah ta'ala, ist in Bezug auf die Eigenschaften des zu opfernden Tieres bei der Aqiqa. Das können wir ganz abkürzen, deswegen haben wir es ja auch an dieser Stelle erwähnt. Für das Alter und für die Eigenschaften dieses Aqiqa-Tieres gilt das Gleiche wie auch bei der Udhiyah. Also genau das gleiche Alter, was wir erwähnt haben, bei der Udhiyah, wir haben gesagt, das Schaf und die Ziege müssen mindestens ein Jahr alt sein. Es sei denn, man findet kein anderes, dann darf es auch mindestens 6 Monate alt sein. Und das gilt auch hier in Bezug auf die Udhiyah. Und auch die Eigenschaften hinsichtlich der Gesundheit des Tieres. Es darf also genauso wie bei den anderen Tieren, darf es in diesem Fall kein Tier sein, das einen Mangel hat, einen deutlichen Mangel hat, wodurch der Wert des Tieres vermindert wird. Es sei denn, natürlich, man hat das Tier schon gekauft und dafür bestimmt und danach passiert dem Tier etwas. Also angenommen, du kaufst ein Tier vom Schäfer und bestimmst dieses als dein Aqiqa-Tier oder als dein Udhiyah-Tier. Und danach läuft das Tier und bricht sich ein Bein. Dann darfst du es trotzdem noch verwenden als Opfertier. Wenn es allerdings vorher passiert wäre, dürftest du es dafür nicht erwerben. Und Allah Azza wa Jalla weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und alles gebührt Allah, durch den die guten Taten vollendet werden. Und so haben wir unsere Reihe über die Ibadat, Fiqh eine Ansicht, abgeschlossen, in der Hoffnung, dass derjenige, der seine Religion mit Beweisen lernen möchte, ohne zu tief einzudringen in die verschiedenen Diskussionen der Gelehrten untereinander, dass er inshallah ta'ala durch diese Unterrichtsreihe einen festen Halt bekommt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden belohnen und segnen, der da mitgewirkt hat und sich diese Unterrichte anhört oder diese Unterrichte aufschreibt oder diese Unterrichte zusammenfasst oder diese Unterrichte weiterleitet oder andere darauf hinweist oder diese Unterrichte umsetzt. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.